Jo, wir sind live. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Leonid. Ich bin Gustavo. Und ich bin Wetzold von Meine Wiki-Welt. Hallo, ich bin Johannes von Philosophie Workout. So, ja, wie ihr seht, haben wir heute zwei Gäste, Wetzold und Johannes. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und Zeit ge gefunden habt. Wir besprechen, wie es im Titel schon steht, das aktuellste Thema, glaube ich, sicher in Europa, vielleicht in der Welt, die Katalonien-Krise, das Unabhängigkeitsreferendum, und so weiter und so fort und die Zukunft von Europa im Prinzip. Genau, und das Thema liegt vor allem Gustavo von Smalltalkers sehr nah am Herzen, weil Gustavo aus dem, sag ich mal so, spanischsprachigen Region stammt und sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Deswegen übergebe ich jetzt so die Moderationsfunktion so an ihn und bin dann sozusagen einer der Redner. Jo, Gustavo. Ja, das heißt also, das erste Thema zur Einführung, das ich gerne mit euch besprechen würde, wäre in allgemein die Situation. Wir werden ja nicht nur in Spanien mit dem Phänomen des Separatismus konfrontiert in Europa, sondern auch andere Länder sind von Phänomenen der Abspaltungsversuche von bestimmten Regionen betroffen. So auch Italien, Großbritannien, Belgien, Frankreich. Und wollte dann auch euch erstmal befragen, wie ihr das wahrnehmt im gesamteuropäischen Kontext. Wir kämen dann später sicherlich zu Katalonien, aber es würde mich dann erstmal interessieren, wie ihr das dann überhaupt das Phänomen des Separatismus auf europäischer Ebene seht. Dann wollte ich erst einmal Johannes fragen, du weißt ja auch mit dem Brexit, war es ja so, dass das Referendum in Schottland ganz knapp ausging und man sich letztlich doch eine knappe Mehrheit sich entschloss, bei Großbritannien zu bleiben. Jetzt die Entwicklung in Katalonien, es gibt dann auch in Italien und Belgien ähnliche Phänomene. Wie schätzt du jetzt das Problem ein? Was denkst du? Ist es als ein Problem des Wohlstandsgefälles? Ist es ein Problem der momentanen Krise auf den Arbeitsmärkten? Welche Ursachen siehst du für den aufkommenden Separatismus in Europa? Also was mir in den Gedanken kommt, weil Schottland und Katalonien sind ja jetzt ganz unterschiedliche Länder. In Schottland ist vielleicht auch die Jugendarbeitslosigkeit, wie ich das einschätze, nicht so hoch. Ich denke, wir haben generell einen Trend, dass die Politiker sich nicht mehr so sehr den Bürgern zuwenden, sondern den anderen Politikern in der EU gefallen wollen. Die treffen sich auf großen Treffen. Dort redet man und man misst sich vielleicht, wer die beste Implementierung der EU-Vorgaben hat, wer da führend ist bei der Frauenquote, wer führend ist bei den ganzen Dingen, die die EU will, die den Bürgern aber nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Toaster-Vorschriften, wie viel ein Toaster heizen darf. Und ich glaube, dass die Politiker also insgesamt nicht mehr so sehr den einzelnen Bürgern zuhören und dass deswegen, dass es mit Katalonien jetzt gerade diese Abspaltungsbewegung gibt, hängt da, obwohl sie ja schon seit 100 Jahren davon träumen, sich abzuspalten, hängt einfach, glaube ich, damit zusammen, dass die Regierungen nicht mehr ihren Job so gut machen und dass man sich vernachlässigt fühlt. Du siehst also das Ökonomische, nicht dass das Vordergründliche, sondern das Institutionelle. Also du siehst nicht, dass es da, denn es gibt vielleicht eine Tendenz eher, dass eher reichere Regionen sich von den Nationalstaaten loslösen wollen oder Regionen, die zwar historisch vielleicht nicht reich gewesen sind, das war zum Beispiel auch im Falle Schottlands der Fall, die aber jetzt zum Beispiel im Falle Schottlands mit den Erdgas- und Erdölfunden in der Nordsee argumentieren, jetzt könnten wir uns selbst ökonomisch erhalten. Also du siehst es eher als ein Problem der Institutionen und der Umsetzung des Rechts als ein wirtschaftliches Phänomen. Ja, ich denke, dass das den letzten Schub gegeben hat. Das Wirtschaftliche ist ein Hintergrund, der die ganze Zeit schon wirkt, aber das würde nicht erklären, warum es jetzt gerade zu Abspaltungsbewegungen gibt, warum es jetzt gerade in Schottland fast zur Unabhängigkeit gekommen wäre. Okay, und Wetzold, siehst du das ähnlich wie Johannes? Siehst du da eher das Institutionelle als Hauptproblem, als Leitmotiv der Abspaltungsversuche verschiedener Regionen oder vielleicht doch eher das Ökonomische? Wie würdest du das eher einschätzen? Siehst du vielleicht da im Zusammenhang aktuell mit der ökonomischen Krise und der Arbeitsmarktproblematik in vor allem in Südeuropa? Also ich denke, das hat ein sehr breites Ursachenspektrum, das man dort ansprechen kann. Ein Grund, der für mich sehr wesentlich ist, ist, dass wir so gefühlt in einem Zustand sind, den ich als Kater von der Globalisierung beschreiben möchte. Ja? Also die letzten Jahrzehnte waren geprägt durch ein Sieg des Universalismus. Die Einigkeit war relativ groß, dass man sich zunehmend international integriert, dass man sozusagen supranationale Organisationen stärkt. Und das wurde immer begründet ja auch mit ökonomischen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Seit der Euro-Krise ist das nicht mehr, verliert diese Argumentation zunehmend ja an Glaubwürdigkeit, da die Leute ja merken, oder in vielen Regionen ist es ja so, dass es die letzten 10 Jahre ökonomisch sehr hart waren. Wir in Deutschland haben es da noch relativ gut erwischt gehabt, aber auch bei uns ist es so, dass viele gerade im Mittelstand eigentlich eher so das Lebensgefühl haben, wenn sie den Lebensstandard der Eltern halten, dann haben sie es eigentlich noch ganz gut erwischt. Das heißt, diese Bewegung hin zum Universalismus mit den alten Argumentationsmustern ist nicht mehr so glaubwürdig. Ja, das Zweite ist, dass natürlich die Globalisierung einfach auch die Leute intellektuell ziemlich beansprucht. Also mit dem, was man dann sozusagen alles bedenken muss bei den Problemen, die sich ergeben. Ich glaube, das beste Beispiel hierfür ist ja die Flüchtlingskrise. Wenn man da tiefer einsteigt, dann stellt man sehr schnell fest, dass da sehr viele Probleme zusammenkommen und dass gewissermaßen nur ganz am Schluss die letzte Konsequenz von ganz vielen global ungelösten Problemen ist. Dass viele Menschen, glaube ich, auch einfach überfordert, dem dann sozusagen intellektuell gerecht zu werden. Und da ist irgendwo ein ganz natürlicher Impuls zu sagen, wir müssen irgendwie die Komplexität reduzieren, gehen wir doch wieder zurück zu kleineren Einheiten. Möglicherweise ist es auch, lässt sich das auch irgendwie soziologisch oder historisch begründen, dass zu große Einheiten gewissermaßen ihre soziologische Stabilität ab einem gewissen Punkt verlieren, ja. Insbesondere, wenn es dann auch keine einheitliche Sprache gibt, etc. Also das ist, glaube ich, die Situation, die wir derzeit haben. Es ist eine Verschränkung von ökonomischen Problemen. Also dieser hin zu mehr Universalismus bringt nicht automatisch mehr Wohlstand und mehr Möglichkeiten mit sich, sondern, was eben ja auch zunehmend auch gesehen wird, mehr Konkurrenz möglicherweise der Regionen untereinander. Und die, ja, ich will mal sagen, die Geborgenheit in sowas wie eine Heimat oder so, das vermissen heute möglicherweise mehr, als das vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ja. Aber siehst du da in deinen Ausführungen, also siehst du da keinen Widerspruch? Denn sicherlich ist es so, dass es im Falle von Katalonien oder auch im Falle des Referendums in Schottland und in anderen Regionen Europas es auch diese Bestrebungen gibt, jedoch nicht unbedingt eine Bestrebung, eine supranationale Ebene außer Acht zu lassen. Also das, was jetzt zum Beispiel im Falle des Brexits in Großbritannien ganz klar erkennbar war, ist, dass es ganz große regionale Unterschiede gab beim Wahlausgang, je nach Region, sodass das Brexit im Grunde genommen ein Ausstieg Englands vor allem aus der Europäischen Union war und nicht unbedingt Schottlands oder Nordirlands zum Beispiel, wo man mehrheitlich für den Verbleib bei der Europäischen Union plädierte. Wobei man zeitgleich in Schottland dennoch fast die Hälfte der Bevölkerung sich beim letzten Referendum fast für die Unabhängigkeit aussprach. Das heißt, siehst du es wirklich so tatsächlich, dass die Schotten, oder siehst du es als eine Art Schizophrenie, jetzt besonders in Bezug auf die Schotten, aber auch auf die Katalanen, die auch im Fall einer Unabhängigkeit ja auch sagen, wir wollen nicht aus der Europäischen Union, wir wollen nicht aus dem Euro. Siehst du da nicht eine Art Schizophrenie, dass zum einen diese Nationalstaaten entstehen sollen, diese neuen Nationalstaaten, abgespaltet von den althergebrachten Nationalstaaten, dennoch aber alles im Rahmen einer Europäischen Union als supranationale Ebene? Ja, das kann man ein Stück weit als Widerspruch natürlich sehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn jetzt Regionen wie Katalonien und Schottland sozusagen nicht nur sich von ihren Mutterländern trennen würden, sondern auch von der Europäischen Union, ich glaube, dann wäre es doch ein relativ harter Schritt, der auch mit ziemlichen ökonomischen Problemen zumindest kurzfristig verbunden wäre. Deswegen glaube ich, ist das auch eine Redensformel, um einerseits sozusagen diesem Vorwurf der Kleinstaaterei beziehungsweise des Provinzialismus zu begegnen, um ein Stück weit auch die Universalisten für das Projekt mitzugewinnen. B, ein Stück weit auch eine ökonomische Vernunft, weil man doch sozusagen eine ganz harte Abschottung gegen die Außenwelt wahrscheinlich dann doch mit ökonomischen Nachteilen einfach verbunden wäre. Okay, und Leonid, wenn du glaubst, Leonid, in Bezug auch auf diese Dimensionen, das heißt Region, Nationalstaat und supranationale Ebene. Betzold hat dir jetzt erläutert, das sind vielleicht auch Strategien, um möglichst viele Gruppen, Interessensgruppen einzubinden im Prozess der Abspaltung. Das heißt also, dass man sagt, okay, wir würden in der Europäischen Union bleiben, trotz einer Unabhängigkeitserklärung im Falle Kataloniens und im Falle Schottlands. Wie siehst du das? Du bist in ein Land geboren worden, das diesen Zerfall wirklich erlebt hat. Das heißt also, und zwar relativ schnell, schneller als man gedacht hätte und sogar auch viele hätten es niemals erwartet, dass die Sowjetunion in diesem Falle derartig zerfällt. Wie würdest du es aus einer osteuropäischen Perspektive wahrnehmen? Denn wir haben ja vielleicht hier in Westeuropa sozusagen das, was Osteuropa vor 20, 30 Jahren erlebt hat, mit dem Zerfall der Sowjetunion, der Tschechoslowakei oder auch Jugoslawiens. Siehst du da Parallelen? Weil vor allem jetzt auch in Bezug auf die Supranationalität, jetzt zum Beispiel auch Slowenien, Kroatien EU-Mitglieder geworden sind, genauso wie Tschechien, die Slowakei. Sie sind einer gemeinsamen, sie sind bestrebt, größtenteils, wenn nicht schon jetzt bereits schon umfasst, in einer supranationalen Währung, in einem supranationalen Währungssystem mit dem Euro. Und auch in der ehemaligen Sowjetunion gibt es immer stärkere Kooperationen einzelner Republiken. Hier ist vor allem Russland Ausgangspunkt, Russland mit Weißrussland und Kasachstan. Welche Parallelen siehst du zwischen Ost- und Westeuropa? Denkst du, dass man es vergleichen kann? Ja, so, du magst Parallelen EU-Sowjetunion eher, weil Ost-Westeuropa, das kann das, ich weiß nicht, ob es dann, wie gesagt, momentan zu vergleichen ist, wenn vor allem die osteuropäischen Länder, die jetzt EU-Mitglieder sind, die sind im Prinzip rechtlich gesehen genauso wie westeuropäische Länder. Was die Analogie Sowjetunion-EU angeht, finde ich das ein bisschen unberechtigt, weil es ist schon... Was ich meinte, war jetzt speziell diese Einzelstaaten Jugoslawien, Tschechoslowakei und Sowjetunion, die dann sozusagen zerbrachen in mehrere Einzelstaaten und dass diese aus diesem Prozess der Auflösung des einheitlichen Staates hin zu einzelnen souveränen Nationen, diese einzelnen Nationen jetzt wieder sich hingeben zu einer Abgabe der eigenen Souveränität auf einer supranationalen Ebene. Slowenien, Kroatien, Montenegro, jetzt auch Ukraine, dieser Konflikt dieser Bürgerkrieg in Ukraine ist ja nichts anderes als ein Kulminationspunkt, denn es geht jetzt darum, richtet sich Ukraine geopolitisch mehr nach Westen oder nach Osten, also Europa oder Russland. Auch diese engere Kooperation zwischen Staaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, die gibt es ja. Vor allem Russland ist da bestrebt, Mechanismen zu entwickeln einer engeren politischen und wirtschaftlichen Kooperation. Wie siehst du das? Siehst du da Parallelen, dass jetzt jetzt in Bezug auch auf das Wiederintegrieren, also sich separieren, trennen von Nationalstaat und dann direkt Souveränität wieder abzugeben? Also, das meinst du, dass Katalonien, okay, verstehe. Ja, ich finde, es kommt darauf an, im Prinzip ist es ein bisschen anders. Für die osteuropäischen Länder war es so, dass sie nach dem Scheitern der Sowjetunion eigentlich Richtung Westen waren und der EU-Beitritt war für sie eine Möglichkeit tatsächlich der Integrierung in die westliche Welt, in Kapitalismus und so weiter und so fort. Deswegen haben Sie das, ich glaube nicht, dass Sie wirklich damals daran gedacht haben, oh, wir geben unsere Souveränität ab. Und ich glaube, für Sie war es eher so die Idee, ja, wir gehen jetzt endlich mal den richtigen Weg, also weg von so Kommunismus, Totalitarismus, wir gehen jetzt Richtung Demokratie, Kapitalismus, Wohlstand und so weiter. Was bei Katalonien, und man muss auch sagen, diese Völker, die waren nie, also zum Beispiel, wenn wir Jugoslawien nehmen, diese Völker, die waren nie so lange zusammen als, so wie Katalonien und Spanien. Jugoslawien war eher ein bisschen so ein künstliches Projekt, das eigentlich unter der Leitung von Tito funktionieren konnte, wie wir sehen. Und ohne Tito hat es gar nicht, konnte es nicht funktionieren. Da sind schon, glaube ich, zwei unterschiedliche Situationen. Weil ich glaube, Katalonien war und ist sowieso Westen und da gab es nie so Totalitarismus oder so. Es ist, glaube ich, das ist schon ein anderer Prozess. Das kann man nicht eins zu eins vergleichen. Genauso wie, das kann man auch zum Beispiel mit der Krim-Situation nicht eins zu eins vergleichen. Das ist schon ein bisschen anders. Und Johannes, wie siehst du das jetzt in Bezug auf Deutschland? Ja, also mach mir einen Schwenker zu Deutschland. Deutschland war immer ein sehr föderal geprägter Staat. Das heißt also, die Bundesländer hatten in einigen Ressorts im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, auch wenn nicht viel, zumindest etwas mehr Spielraum, selbst zu entscheiden in bestimmten Aspekten, Bildungspolitik, Sicherheit und so weiter und so fort in den Ressorts. Siehst du die Gefahr auf irgendeine Art und Weise eines aufkommenden Separatismus in Mitteleuropa und in Deutschland insbesondere? Oder denkst du, dass Deutschland einfach, sagen wir mal, dem Phänomen gegenüber resistenter ist? Ja, Deutschland ist ein Sonderfall. Gucken wir uns noch mal kurz Katalonien an, um zu vergleichen. In Katalonien ist es so, dass die Menschen das Gefühl haben, dass die Bürger, die Politiker, die sie entsenden nach Madrid, nicht wirklich viel zu sagen haben dort. Und Spanien wurde quasi zwangsvereinigt durch militärische Macht, während wir, wenn wir in der deutschen Geschichte zusammengucken, dann war die Reichsgründung im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert ja tatsächlich mehr oder weniger freiwillig. Das haben die Deutschen als positiv empfunden, dass man dann nicht mehr an den Grenzen ständig Halt machen musste. Man hatte dieses Vereinigungsgefühl und wir freuen uns ja auch heute über den Tag der deutschen Einigkeit. Also von daher haben wir halt in Frieden zueinander gefunden und aus diesem in Frieden zueinander finden ist halt zum Beispiel auch sowas wie heutzutage die CSU übrig geblieben, wo die Länder, die am meisten vielleicht sich abspalten wollten, würden neutral betrachtet, wie Sachsen oder Bayern, besonders Bayern, haben ihre eigene Partei, die CSU, die nochmal abgetrennt ist von der CDU und haben damit das Gefühl, dass sie eigentlich sogar noch mehr zu sagen haben, als zum Beispiel, ich komme jetzt aus Niedersachsen, wir haben keine Niedersachsen-Partei. Ich habe das Gefühl, wir Niedersachsen gehen eher mehr oder weniger unter im Bundestag und Bundesrat, während die Bayern halt eine stärkere Stimme sogar hat, als es ihnen eigentlich zukommen würde, obwohl sie genauso groß sind wie Niedersachsen. Von daher, dadurch, dass wir es in Frieden geregelt haben, sehe ich keine große Gefahr für Deutschland, jetzt das Abspaltungspotenziale aufkommen. Also ich habe ja auch relativ lang in Bayern gewohnt und ich sehe da also eigentlich so gut wie keine Gefahr, dass es da irgendwie nennenswerten Separatismus gibt. Man darf ja auch Folgendes nicht vergessen, Bayern gliedert sich ja nach den altbayerischen Regierungsbezirken, den fränkischen Regierungsbezirken und Schwaben. Also es sind insgesamt 7 Regierungsbezirke. Und diese separatistischen Bewegungen waren doch in der Regel von Altbayern getragen, also von denen, die auch den bayerischen Dialekt sprechen und München als Hauptstadt sozusagen haben, was sozusagen für viele Jahrhunderte auch schon die Hauptstadt von Bayern war. In Franken und in Schwaben, ich glaube, die würden einem Separatismus eher skeptisch gegenüberstehen, weil dann tatsächlich das Gewicht von Altbayern noch mal deutlich zunehmen würde, insbesondere von München. Und das will man in diesen Regionen nicht. Ja, und ich glaube, die Franken hätten lieber, würden sie sozusagen vielleicht dann bei der Bundesrepublik bleiben wollen und Altbayern dann entlassen wollen, aber das ist völlig unrealistisch. Also das ist meines Erachtens auch keine nennenswerte Bewegung, die das anstrebt. Es gibt vielleicht ein paar Leute in der Bayern-Partei, die das wollen, aber das sind doch eher Randgruppen. Und jetzt, Wetzold, du hast jetzt Bayern explizit angesprochen. Sicherlich ist, glaube ich, der Föderalismus in Deutschland ein anderer oder beziehungsweise die Dezentralisierung war von Anfang an schon bei der Staatsgründung 1871 schon ein wichtiger Punkt zum Zusammenhalt dieses neu kreierten Nationalstaats. Das war ausschlaggebend. Wie siehst du das in Bezug auch auf althergebrachte Nationalstaaten? Denkst du, dass der Nationalstaat in althergebrachten Sinne noch ein Konzept darstellt, das noch lange Gültigkeit haben wird? Oder denkst du, dass der Nationalstaat im Grunde genommen nichts anderes haben wird als etwas Symbolisches, das vielleicht dann noch über nur eine Instanz ist im Rahmen einer gelungenen Subsidiarität, die vielleicht aufkommt? Und dass dieser Separatismus auch dazu führen kann, vielleicht, dass Europa ein stärkeres, entsprechendes regionales Bewusstsein entwickelt, das sich dann auch institutionell niederschlägt? Ich möchte erst noch mal, das ist jetzt eine ziemlich lange Frage gewesen, ich möchte noch mal auf den ersten Teil, zum ersten Teil was sagen. Dieses föderale Deutschland, jetzt was die Reichsgründung 1871 anbelangt, stimmt das nicht ganz. Denn wir haben damals ja noch die Situation, dass etwa 60% des Staatsgebietes Preußen ausgemacht hat. Und Preußen war eigentlich zentralistisch. Ja, also Berlin war das Zentrum, war ja dann auch später eine Stadt mit 3-4 Millionen Einwohnern, also deutlich größer als alle anderen deutschen Städte. Das heißt, Preußen selbst war eigentlich zentralistisch organisiert, was so gesehen auch ein bisschen vom Kulturellen her ein Fremdkörper war, als das Alte Reich, also das Erste Reich, das war ja extrem föderalistisch. Bis zum Zerfall, sagen wir mal, also extrem föderal und mit einer ganz schwachen Zentralgewalt. Die anderen Staaten, also die südlichen Staaten vor allem, natürlich bezogen auf Preußen, das war ein ziemlich föderales Konstrukt. Aber so gesehen war sozusagen dieser Föderalismus des Zweiten Reiches auch ein bisschen ein unvollkommener. Es war ein Stück weit halt doch auch ein Stück ein großpreußisches Reich. Und erst eigentlich durch die Gründung der Bundesrepublik und die Auflösung von Preußen hat man da ein Stück weit wieder zu dem Föderalismus gefunden, der eigentlich die längste Zeit in der Geschichte für Deutschland prägend war. Also das zunächst nochmal so zum historischen Hintergrund. Dann hast du mich ja gefragt nach dem Nationalstaat, ob das ein Konzept ist für die Zukunft oder ob das ein Auslaufmodell ist, mal grob gesprochen. Ich denke, eines ist sehr wichtig, wenn wir über Staaten und auch über Demokratie sprechen, und das ist die Sprache. Ja? Eine Demokratie im Vollsinn des Wortes kann nach meinem Verständnis nur in Räumen oder in Gebieten funktionieren, die über eine gemeinsame Sprache verfügen. Ja? Alles andere, warum? Weil man eben eine öffentliche Debatte führt in einer Demokratie, wo letztlich die ganze Bevölkerung mit eingebunden werden soll. Und das kann man eben nur mal in einer Sprache machen. Wenn wir sagen, wir sind aber Kosmopoliten, machen supranationale Staatsgebilde, ja, dann wird man sich hier auf eine Geschäftssprache einigen, zum Beispiel Englisch, das heißt aber, dass ganz große Teile der Bevölkerung, weil sie Englisch nicht verhandlungssicher beherrschen, vom Diskurs mehr oder weniger ausgeschlossen sind. Ja. Die Frage ist auch, gibt es einen Medienraum, der sozusagen für diese Demokratie da ist? Gibt es Zeitungen, gibt es Fernsehsender und so weiter, in denen die Debatte stattfinden kann? So würde ich sagen, Demokratie bis auf Weiteres kann höchstens in Nationalstaaten wirklich im Vollsinn des Wortes funktionieren. Es gibt da sicherlich Ausnahmefälle, zum Beispiel die Schweiz wird man anführen können, man wird Belgien anführen können. Allerdings ist das in diesen Ländern auch nicht ganz unproblematisch und es ist auch über eine relativ lange Zeit historisch gewachsen. Also das kann man auf jeden Fall nicht übers Knie brechen. Und man muss auch schauen, ob das eben langfristig stabil sein kann. An Jugoslawien haben wir gesehen, hat das nicht funktioniert. Also ich glaube schon, dass man für eine Demokratie irgendwo eine Kommunikationsgemeinschaft braucht und supranationale staatliche Bilde immer dazu tendieren, dann auch die Demokratie zurückzubauen, beziehungsweise ja, letztlich von Eliten geführt zu sein, die dann naturgemäß kosmopolitisch sich organisieren können. Und das sieht man so ein bisschen auch, denke ich, bei der Europäischen Union und dem Demokratiedefizit, das ja bis heute besteht. Also ich würde sagen, insoweit wir an der Demokratie festhalten, kann das höchstens in Nationalstaaten sein, die im Sinne über eine Nationalsprache verfügen oder aber in kleineren Einheiten. Aber darüber hinaus wird es eben sehr schwierig mit der Demokratie. Und so gesehen. Aber das ist ja genau die Ausgangsfrage. Du hast jetzt in Bezug auf die Staatsgründung des modernen deutschen Nationalstaats, das ist richtig, Preußen war ein zentral regierter Staat. Das waren auch andere kleinere Staatsgebilde, die mit eingebunden wurden im nationalen Entstehungsprozess 1871 und auch schon im Vorfeld, denn das war ja ein längerer Prozess über den gesamten 19. Jahrhundert, über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg. Dennoch ist es so, dass unabhängig davon Preußen jetzt letztlich nicht sich als Zentralmacht durchsetzte. Das heißt also, Preußen war nicht bedacht, tatsächlich dann auch ein größeres Preußen zu machen. Weder ideologisch, noch institutionell, noch kulturell. Und ich glaube, dass das Ausschlaggebende war. Das heißt, Deutschland ist dennoch auf jeden Fall im Vergleich zur historischen Entwicklung zum Beispiel von Großbritannien oder Frankreich, aber auch Spanien, also ältere Nationalstaaten, wesentlich ältere Nationalstaaten, dennoch auf jeden Fall eher föderaler geprägt, so meine Auffassung. Aber jetzt in Bezug auf du willst noch sagen. Ja, also da hast du natürlich völlig recht. Also Deutschland hat da eine ganz eigene Geschichte, die durchaus spannend ist. Wenn wir sozusagen das klassische Konzept des Nationalstaates anschauen, dann die klassischen Nationalstaaten, das ist für mich Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal, das sind sozusagen die Kernländer des Westens, die auch über große Kolonialreiche verfügt haben. Die sind im Grunde genommen alle von einem Zentrum aus konstruiert worden. Ja, in Frankreich hat das eben sehr lange gedauert, bis über viele Jahrhunderte hatte sich das herausgeprägt, aber dass sich Paris dann letztlich als das eine Zentrum von Frankreich durchgesetzt hat und danach kommt ganz lange nichts. In Großbritannien hatte das auch damit zu tun, dass andere Königreiche sozusagen einverleibt worden, aber letztlich war auch hier immer Südengland mit London mehr oder weniger das Zentrum des Staates, ja, also ja, ein Staat. Zeitgleich aber auch mit einer sehr starken Bestrebung zu assimilieren, nicht nur institutionell. Und das ist der große Unterschied auch zum Entstehungsprozess des deutschen Nationalstaats im 19. Jahrhundert, finde ich. Ferner ist es auch so, dass du hast einen Aspekt angesprochen, der vielleicht wichtig ist, nämlich die Sprache. Und das Wichtige ist, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Oh, denn wenn du das zum Beispiel anschaust, ich würde gleich Leonid gern dazu fragen, im Falle der Sowjetunion war es so, dass mit der Entstehung der Sowjetunion, die eigentlich vom ideologischen her, marxistisch-leninistisch, internationalistisch war, dennoch eine Russifizierung viel stärker vorangetrieben wurde, sogar der anderen nicht russischsprachigen Ethnien im Land, als noch zu Zarenzeiten, weil man nun mal die Sprache benutzte, um propagandistisch tätig zu sein und um, so die eigene Auffassung, eine größtmögliche Partizipation zu ermöglichen aller Staatsbürger. Das war also sicherlich, da spielte die Sprache eine Rolle. Du hast aber auch die Schweiz angewandt, als Gegenbeispiel, finde ich passend, hätte ich auch eingebracht, die Schweiz auf jeden Fall, Belgien weniger, denn Belgien war eigentlich hauptsächlich bis sogar Anfang des 20. Jahrhunderts hauptsächlich ausschließlich institutionell frankophon und nicht zweisprachig. Aber gut, letztlich die Sprache. Das ist vielleicht der Moment, der vielleicht im Fall von Jugoslawien, 70% der Bevölkerung war serbo-kroatischsprachig, die 98% der Katalanen oder 99,9% eher, so die Statistiken, vielleicht abgesehen von einigen außer spanischen Migranten, sprechen Spanisch und Katalanisch fließend. Das heißt also, im Rahmen dieses Separatismus, ist da wirklich die Sprache etwas Bedeutendes oder beziehst du dich ausschließlich auf die Bildung eines Nationalstaats? Wir kommen vielleicht später drauf, denn wir müssen auf jeden Fall zum Nationalstaat was sagen und zum Konzert. Aber, ich wollte noch was sagen. Zu Deutschland. Der große Unterschied Deutschlands zu diesen klassischen westlichen Nationalstaaten besteht eben darin, dass Deutschland kein Zentrum hat. In dem Sinne. Mhm. Es ist nicht das eine Zentrum. Je nachdem, was man anschaut, sind die Zentren woanders. Also wenn du die Finanzen anschaust, ist das Zentrum Frankfurt. Wenn du YouTube anschaust, ist es Köln, die Hauptstadt, wenn man so will. Wenn man Medien anschaut, dann ist Hamburg dort sehr stark. Buchverlage ist München sehr stark. Technologiefirmen ist München sehr stark. Automobilindustrie, München, Stuttgart, Wolfsburg. Ne? Also das ist je nachdem, wo man hinschaut, sind sozusagen die Zentren woanders. Kreative Szene Berlin, ja. Und das führt dazu, dass du in Deutschland nicht dieses ausgeprägte Problem von Zentrum und Provinz hast. Ja, ich wollte gleich auch noch Lewitz zu diesem Thema fragen, absagen, ja. Und die Johannes. Aber kurz als Vergleichspunkt. Wir haben auch zum Beispiel einen Staat, in dem sich diese schwächeren Zentren oder diese sozusagen auf mehrere Zentren verteilten Schwerpunkte ökonomisch, kulturell, politisch ergeben haben, ist zum Beispiel auch Italien. Und hier gibt es auch die Parallele, relativ spät als Nationalstaat entstanden, aus einem Einigungsprozess vieler moderner Nationalstaaten, ähnlich wie auch wie Deutschland. Und das ist da prägend. Aber andersrum ist es so, dass dort der Föderalismus dennoch nicht so stark vertreten ist wie in Deutschland. Das heißt, es gibt dennoch in Italien einen viel schwächeren Föderalismus als in Deutschland, obwohl es da gewaltige historische und politische Parallelen gab und gibt in Bezug auf die Entstehung der entsprechenden Nationalstaaten. Aber ich möchte dennoch hier zum Thema der selbst der Wahrnehmung Staatsbürger oder Ethnie oder wie der Bürger selbst sich selbst definiert. Und ich glaube, das ist interessant, mit Leonid zu sprechen, weil er die Sowjetunion erlebt hat, als diesen multiethnischen, multisprachlichen, multireligiösen Staat, der dann letztlich zerbrach, obwohl er nach außen hin politisch, institutionell sehr, ja, fast bis zum tatsächlichen Zusammenbruch sehr stabil wirkte. Leonid, wie hast du oder welche Erinnerung hast du in Bezug auch auf die Selbstwahrnehmung des Individuums und auch auf die Wahrnehmung der ethnischen Herkunft oder der religiösen Herkunft in der Sowjetunion? Gab es diesen Homo Sovieticus? Gibt es sowas? Ist sowas möglich oder hattest du eine andere Erfahrung? Naja, Homo Sovieticus, ich glaube, ja, schwer zu sagen. Es kommt auf die Region an und muss man auch definieren, was Homo Sovieticus ist. Wenn wir sagen, Homo Sovieticus ist so eine Person, die wirklich super sozusagen ein bisschen so eigentlich abhängig vom Staat ist und immer mit dem Staat rechnet und vom, wie sagt man das, nicht patriarchal ist, ich habe das Wort vergessen, sozusagen. So, es gibt keine paternalistisch, oder meinst du paternalistisch, ja, danke. Ja, kann man sagen, dass es halt Homo Sovieticus stattgefunden hat, aber muss halt sagen, dass Sowjetunion, es war kein Nationalland, es war ein ideologisches Land. Wenn du siehst halt Sowjetunion, da gab es kein Wort über Russland im Titel. Sowjetunion könnte auch in Lateinamerika sein oder in Asien. Es ist halt einfach so passiert, dass Sowjetunion dieses Projekt in Russland oder im ehemaligen Russischen Reich realisiert wurde, aber es hatte nichts mit diesem Volk zu tun, oder es wurde nicht so gedacht, dass es unbedingt mit Russen was zu tun hatte. Und sobald diese Ideologie rausgenommen wurde, weil in der sowjetischen Verfassung stand, die leitende Rolle der kommunistischen Partei verankert. Und sobald dieser Artikel abgeschafft wurde, hat das ganze Land im Prinzip den Sinn verloren. Deswegen, ja, klar, es gab diese Russifizierung, aber es hatte, glaube ich, mehr mit der nichts mit der Kultur zu tun, sondern es war eher so technologische Lösung, sodass einfach für die Kommunisten war es einfacher, dass wenn alle Leute dieselbe Sprache sprechen. Es war technisch einfacher, wirtschaftlich, vor allem wirtschaftlich oder generell so verwaltungsmäßig. Deswegen, und man muss auch sagen, dass diese Regionen auch in der Zeit vom Zar, auch von Russland geprägt wurde, kulturell und ein bisschen so ähnliche, so eine koloniale ähnliche Beziehungen mit Russland hatten. Das waren im Prinzip die russischen Kolonien. Und deswegen spricht man dort immer noch Russisch, obwohl es schon unabhängige Länder sind. Aber wie gesagt, das ist, im Fall der Sowjetunion kann man im Prinzip über Nationalismus gar nicht reden, weil es war, wie du sagst, ein internationalistischer Staat. Und das ist ganz anders. Mit der EU könnte man da auch vergleichen, aber die EU auch ist kein ideologisches Projekt. Das ist eher so ein wirtschaftliches Projekt, politisches. Aber die EU an sich hat keine Ideologie, keine Idee. Die Sowjetunion wollte Kommunismus aufbauen. Was will die EU? Würdest du nicht sagen, vielleicht sowas wie eine soziale Marktwirtschaft, Demokratie? Ja, wo steht das? Wo wird das verankert? Im Maastrichter Vertrag. Das ist ja praktisch so eine Art europäische Verfassung. Also, okay, das naja, ich meine, ist das ein Projekt, dass sie überall jetzt soziale Wirtschaft aufbauen wollen? Oder? Nein, ich meine aber demokratische Grundwerte, also es hat schon etwas leicht Ideologisches, aber sicher nicht so. Nee, es ist keine Ideologie. Die Sowjetunion, da hast du vollkommen recht. Das ist keine Ideologie. Im Prinzip, die Idee ist der EU. Ist halt in der EU, wir werden in der EU besser leben als getrennt. Das ist die Idee der EU. Deswegen will zum Beispiel Katalonien in der EU bleiben, weil sie trotzdem der Meinung sind, dass es in der EU uns besser gehen wird. Oder ihnen besser gehen wird. Ja, das ist die Idee. Und die Hauptfrage ist das tatsächlich so? Geht es in der EU uns besser als getrennt oder nicht? Und das würde ich gerne Johannes fragen. Johannes, also, wie siehst du den Nationalstaat? Wie siehst du die Europäische Union? Wie siehst du die Region? Also, wie siehst du diese Ordnung, diese drei Einheiten? Ist das alles kombinierbar? Ist der Nationalstaat noch aufrechtzuerhalten? Hat die Europäische Union eine Zukunft? Wenn ja, welche Rolle spielt die Region? Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, du bist jetzt faktisch der Julius Caesar der Europäischen Union und du könntest jetzt eine Europäische Union in deinem Sinne kreieren. Welche Rolle würdest du den verschiedenen Entitäten zugestehen? Ich würde erstmal sagen, dass die Leute abstimmen dürfen. Und ich glaube, dass sich das einfach erweisen muss, was ist die beste Zahl. Bei kleineren Einheiten wissen die Sozialwissenschaftler, da gibt es die Dunbar-Zahl. Das bedeutet, ein Mensch kann mit 150 anderen Menschen interagieren und vergisst dabei nicht den Namen und weiß noch, ob er mit ihm befreundet ist oder verfeindet ist oder ob er ihm mal was geliehen hat und was zurückbekommt. Das weiß ich nicht, gibt es auch so eine Zahl, die dann irgendwo bei der Schweizer Bevölkerungszahl von 8 Millionen ein Optimum erreicht, wo man sagt, um einen Konsens herzustellen, wie die Gesetze jetzt im Detail lauten sollen, was für Waffengesetze, wie wir Bildung organisieren wollen, dass es einfach schwieriger wird über 8 Millionen. Dagegen spricht zum Beispiel China, dass es irgendwann zu viel wird. Also in China leben ja jetzt 1 Milliarde Menschen und mehr zusammen. Die sind aber sprachlich und ethnisch homogen. Die haben irgendwann mal ethnischen Massenmord oder zumindest ethnische Vertreibung gemacht. Das würde ich den Tibetern oder den Uiguren nicht sagen. Ja, genau. Da gibt es ja auch Probleme mit den Tibetern und Uiguren. Aber es gibt insgesamt diese Han-Chinesen und die dulden heutzutage Minderheiten. Das sind aber nur sehr kleine Minderheiten. Bei denen in China gab es halt die Kuomintang. Das waren konservative Nationale, die wahrscheinlich über das ganze Land verteilt auf einmal national-konservativ gedacht haben, mit den Kommunisten sich nicht verstanden haben und sich auf eine Insel Taiwan verzogen haben. Also da spricht eher dafür, dass es dann ideologische Unterschiede gibt und nicht regionale Unterschiede, wenn die Ethnie und wenn die Sprache ähnlich ist. Das fand ich ganz interessant. Jetzt, welche Rolle möchte ich den Nationalstaaten zubilligen? Also das würde ich einfach mal gucken, was gut funktioniert. Schweiz scheint ganz gut zu funktionieren. Es gibt ja auch die NATO zum Beispiel. Die NATO ist nur Verteidigung. Und da muss man nicht drüber diskutieren, wie viel Watt die Toaster haben sollen, um sich gut zusammen verteidigen zu können. Dann gibt es, die Schweiz ist auch mehr oder weniger Teil der EU, aber sie hat halt nicht alles übernommen und es funktioniert trotzdem. Also da muss man experimentieren. Ich habe das Gefühl, dass die Politiker in Brüssel und in einfach so eine Kultur untereinander entwickelt haben. Die haben gesagt, das ist total cool, komm, lass mal noch mehr miteinander zusammen arbeiten und wir gehen jetzt mal ein bisschen an die an das, was die Bevölkerung da draußen in Europa ertragen wird, weil wir wissen, das haben sich die Politiker einfach selbst gesagt, etwas abgehoben. Wir wissen schon, dass es nur besser ist. Es ist im Interesse aller, wenn wir wenn wir immer mehr in der EU machen. Macron redet ja jetzt auch über einen EU-Haushalt. Die EU-Armee ist im Gespräch. Da gibt es einiges. Ich möchte, ich weiß nicht, ob es ganz genau dazu passt, aber ich glaube, dass halt die Politik nachrücken sollte, wenn die Kultur, wenn die Menschen so weit sind. Und was bedeutet Kultur? Zum Beispiel Schüleraustausch, Studentenaustausch, Heirat untereinander aus verschiedenen Ländern, deutsche Produkte kaufen und irgendwann sagt man, so schlimm können die Deutschen nicht sein, wenn sie so schöne Autos bauen und Urlaub machen im Ausland. Das klingt jetzt so banal, aber wenn man erstmal, wenn auch die Esten sich das leisten können, die ganze EU zu bereisen und verstehen, okay, so anders denken die hier gar nicht, wir können doch mehr mit denen machen. Filme, zum Beispiel auch der Kinofilm La Auberge Espagnole, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das ist eine Erasmus-Uni, Erasmus-Studenten, die sich in Barcelona treffen und da Zeit verbringen, also sowas führt dazu, dass es eine gemeinsame europäische Stimmung gibt, Atmosphäre, dass man weiß, ich komme mit denen klar und positive Erlebnisse. Ich selbst war im Austausch in Polen, Estland, habe Zivildienst in Italien gemacht. Ich habe also das Gefühl, ich komme mit denen klar. Ich studiere in Holland und darum bin ich persönlich auch wahrscheinlich ein bisschen bereit, mehr an Brüssel abzugeben als jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und das braucht halt Zeit, bis andere auch die Erfahrung gemacht haben. Und dann kann die Politik sagen, so, jetzt vereinheitlichen wir das Waffengesetz, jetzt vereinheitlichen wir die Energiesparquote für Staubsauger. Dann geht das. Ich möchte auch gleich, Johannes, hier die Frage direkt weiterleiten, weil ich denke, das passt ganz gut zu deinen Ausführungen eines Viewers. Das war es also von Martin mit 3D. Und zwar, ich lese hier die Frage vor. Ich denke, das passt aber gut zu deinen Ausführungen, die du bereits geäußert hast. Gibt es eine Grenze für das Wachstum eines Volkes, wo sich kleinere Gruppen abspalten müssen? Bilden sich neue Völker durch das Wachstum? Wie würdest du das sehen? Ich verstehe die Frage so, ist es tatsächlich so, dass durch die Abspaltung, durch die Einrichtung eines eigenen Staats, dass sich dann auch eine eigene Identität im Sinne einer eigenen Volksbildung durch die administrative Trennung von einem anderen Staat kreiert? Ich werde dann auch, ich werde dann auch gleich einen Anschluss erstmal an dich, Johannes, dann aber auch selbstverständlich Leonid und Wetzold anstellen. Also Johannes, was sagst du zu der Frage? Also da gibt es auch schon Literatur zu dem Thema, mit dem Kontext, also in China haben wir das ja nicht, aber in Europa haben wir halt unterschiedlich ganz viele kleine Länder und das hängt auch mit den Alpen zusammen, dass die Alpen unüberwindliche Hindernisse geschaffen haben. In Deutschland gab es Wälder und Sümpfe, wo man einfach nicht ständig als König in der Mitte sitzen konnte und alles regieren. Da gab es halt dann immer Schwierigkeiten, administrative, logistische Schwierigkeiten. Und deswegen hat man halt mehr oder weniger abgeschieden in irgendwelchen Alpendörfern gelebt und hat dann seine eigene Kultur entwickelt. Man entwickelt aber, also heute sehe ich das halt nicht mehr, dass man abseits von der Sprache, die einen natürlich abgrenzt, wir von den Franzosen und die Franzosen von uns, dass es sich da noch Kultur extra heranbildet. Heute ist es eher so, alle 10 Jahre hat die weltweite Jugend eine neue Kultur. Und das ist dann mehr intergenerationell, auch die unterschiedlichen Klassen. Also ich als Student habe mehr mit einem französischen Studenten gemein als mit einem deutschen Bauern. Weil, also von daher sind heute die kulturellen Schichten über Ländergrenzen hinweg. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Das heißt also, eine institutionelle politische Trennung erzeugt nicht unbedingt ein kollektives Bewusstsein und eine kollektive Identität, sondern es sind andere Aspekte deiner Ansicht nach, die individuell sich auswirken, um tatsächlich sich mit anderen Individuen als Gruppe zu verstehen. Wie siehst du das, Wetzold? Siehst du das ähnlich in Bezug auch auf die Identität? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich will gleich darauf zu sprechen kommen. Eine Sache wollte ich noch zum Stichwort, was kann funktionieren oder auf welcher Ebene funktioniert was? Das hast du angesprochen, Johannes, ne? Also man muss sozusagen schauen, auf welcher Ebene funktioniert was. Und zumindest was das Ökonomische anbelangt, bin ich, was die Europäische Union anbelangt, schon ein Stück weit skeptisch. Ich habe das ja mal auch in einem Kommentar bei mir rausgearbeitet, dass wir seit Jahren die Situation haben, dass die Nicht-Euro-Länder in der EU höhere Wachstumsraten haben als die Euro-Länder in der EU im Mittel, wenn man das sich anschaut. Und wir haben eben das Problem, dass die einheitliche Währung in Europa der Euro schon ganz, ganz massive Probleme einfach schafft. Ich bin da der Meinung, dass selbst ein Staat wie Italien im Grunde genommen schon nicht unbedingt für eine Währung geeignet ist. Von da haben wir den sehr starken Norden und den sehr schwachen Süden, der das schon seit Jahrzehnten Probleme im Kleinen sozusagen gemacht hat, die wir jetzt in der ganzen Europäischen Union haben, auf eine ganz ähnliche Weise. Also da muss man schauen, man muss natürlich auch schauen, welche Bereiche betrifft es. Also bei Währung könnte ich mir durchaus sowas wie Währungspluralismus vorstellen, dass man Regionalwährungen und übergeordnete Währungen sozusagen gleichzeitig verwendet. Das ist mit den Mitteln der elektronischen Bezahlung vielleicht leichter möglich, als das vor 30, 40 Jahren war. Du hast mich jetzt nach der Kultur und nach der Identität gefragt. Das ist ein schwieriges Thema. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe schon irgendwo jetzt aktuell sozusagen in der Gegenwart die Tendenz wieder so ein bisschen weg von den großen Einheiten. Wir haben ja auch die sozusagen in Anführungszeichen rechtspopulistischen Parteien, die einen Aufschwung nehmen in Europa. Wir haben jetzt diese Separatismusbewegungen. Trotzdem glaube ich, dass am Ende des Tages natürlich auch bedingt durch den technischen Fortschritt die Menschheit auch irgendwo ein Stück weit lernen muss, kooperativ auf höherer Ebene zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das muss ich noch austarieren. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wohin da die Reise geht. Also ich glaube, dass wir da auch mit den elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten ganz andere Voraussetzungen haben seit 10, 15 Jahren, wo wir noch gar nicht genau wissen, wo das hingehen wird. Also letztlich eine Ungewisse. Ich weiß es nicht wirklich. Zumindest in Bezug auf das Währungstechnische klingt dein Ansatz ein bisschen so wie der ECU, diese fiktive supranationale Währungseinheit, die es in Europa vor der tatsächlichen physischen Einführung des Euro gegeben hat, unter Beibehaltung der Nationalwährungen. Also so in etwa würdest du ja vielleicht sogar auf Regionen reduzierbares System vorstellen mit einer fiktionalen Übereinheit. Also ich meine, wenn ich heute was im Internet kaufe, Software oder so, und das ist ein US-amerikanischer Hersteller, dann wird das automatisch gewissermaßen in Dollar abgerechnet und von meinem Konto dann natürlich in Euro genommen. Also mit anderen Worten, die elektronischen Bezahlmöglichkeiten bieten zum ersten Mal die Möglichkeit, praktikabel sowas wie Währungspluralismus überhaupt zu praktizieren. Ja, das haben wir seit 10, 15 Jahren diese Möglichkeit, seitdem es eben elektronisches Bezahlen gibt. Das wird aber gar nicht angesprochen und ausgeschöpft durch die Politik, dieses neue Potenzial. Also das wäre für mich schon ein Experiment einfach wert. Ja, aber ich glaube, der Wille ist nicht da, sondern wir haben ja eigentlich eine gegenläufige Tendenz, dass die Währungen immer stärker vereinheitlicht werden. Okay, und Leonid, wie siehst du das? Also gibt es eine Obergrenze in Bezug auch auf das Wachstum, institutionelles, politisches, ökonomisches Wachstum eines Kollektivs, einer Gesellschaft, eines Staates? Würdest du da irgendwo eine Grenze setzen? Ich meine, für dich ist das natürlich so, du hast ja den Zusammenbruch der Sowjetunion ja erlebt. Ich weiß, ich reite dieses Pferd, aber das ist so halt einer der wichtigsten Momente der europäischen Geschichte, vielleicht der Weltgeschichte, also der Zusammenbruch des Ostblocks gewesen, politisch und also vor allem geopolitisch in Europa, das wichtigste Ereignis nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist die Frage, Siehst du da Grenzen? Siehst du da Grenzen der Identität, der Machbarkeit, des Zusammenführens, ökonomisch, politisch, technisch? Ja, schwierige Frage. Ich kann das nicht so einseitig beurteilen. So die Obergrenze, ich weiß nicht, ob man da wirklich so eine Zahl festsetzen kann, sozusagen. Keine Ahnung, ab 10 Millionen geht es nicht oder ab 100 Millionen. Ich glaube, es geht immer darum, ob es tatsächlich die Zugehörigkeit zum Volk tatsächlich vorteilhaft ist. Sozusagen, weil warum haben zum Beispiel Indien oder afrikanische Länder wie Senegal, wurden sie von Britannien und von Frankreich so stark geprägt? Und sie haben immer noch teilweise englische und französische Kultur, weil sie wussten, dass sozusagen die Kultur von Britannien oder Frankreich so fortgeschrittener ist und da gibt es tatsächlich viele Vorteile. Mit dieser Kultur kriegen sie auch viele Vorteile und Fortschritt. Und ich glaube, genauso sollte es bei der EU gehen oder in anderen Ländern. Deswegen hat zum Beispiel Ostblock nicht funktioniert, weil die Leute sahen, dass es im Ostblock ihnen schlechter geht als im Westen. Und das ist, wie gesagt, ich komme zu meinem letzten Punkt, EU, weil die Idee von der EU war, dass es gemeinsam uns allen Europäern besser gehen wird. Und jetzt ist die Frage, und deswegen Diskussion über Euro, oder? Weil allen wurde gesagt, ja, mit Euro wird es besser. Und alle gesagt, ja, okay, wird es besser. Sie wissen, die Politiker, die Experten, die wissen Bescheid. Und jetzt spüren alle, dass es irgendwie ein bisschen schief läuft. Es ist ganz primitiv gesagt, aber ich glaube, das ist die Idee. Ob es besser ist, gemeinsam zusammen einen gemeinsamen Erfolg zu haben oder nicht, geht es uns besser sozusagen. Ja? Das ist Katalanen denken, dass es ihnen ohne Spanien besser gehen wird. Oder ganz primitiv gesagt. Nein, es ist also nicht so primitiv, denn das ist das Hauptanliegen, natürlich. Das ist ja. Deswegen geht es nicht um die, es geht nicht um die Grenze, es geht darum, was. Es geht um den Inhalt. Um Lebensqualität. Die Idee. Lebensqualität oder die Idee. Ja, okay, es kann auch nicht leben, es kann auch Kommunismus sein. Ja, wir bauen Kommunismus, Utopie. Aber, und dann wird es uns besser gehen. Aber es muss Inhalt geben. Warum sollen wir zusammen sein? Okay, also ich möchte noch kurz was sagen zum Thema China. Wenn man sich die chinesische Geschichte ja mal anschaut, dann ist dort ein Grundmotiv, dass dieses Land immer mal wieder zerfallen ist. Also es war immer so, es gab immer Dynastien, die für ein paar Jahrhunderte geherrscht haben in China. An dem Anfang hat diese Dynastie das Land geeinigt und am Ende dieser Dynastien ist das Land wieder zerfallen. Das hat also hat's mehrmals gegeben, ist also wiedergekehrt. Man könnte dadurch auf die Idee kommen, dass sozusagen China die Obergrenze dafür ist, was funktionieren kann in einem Staat. Ja, muss natürlich auch noch ein Stück weit die Kultur mit in Betracht ziehen. Ich glaube, dass man in Europa im Schnitt deutlich kleinere Staaten hat, hängt auch mit dem europäischen Individualismus zusammen. Es gibt sicher, da hast du vollkommen recht, es gibt diesen enormen kulturellen Unterschied in Bezug auf die Stellung des Individuums in unserem Kulturkreis, der in anderen Kulturkreisen nicht so ausgeprägt ist wie hier im Westen. Das Individuum, da hast du vollkommen recht. Und auch dementsprechend auch die blinde Akzeptanz bestimmter hierarchischer Strukturen, in denen das Individuum eine stärkere Rolle spielt, hinterfragt man eher auch Hierarchien. Viel stärker als in anderen Kulturkreisen. Da bin ich vollkommen d'accord. Aber wenn ihr erlaubt, oder willst du noch was sagen dazu zum Thema? Also ich glaube, wenn China demokratisch würde, hätten wir dort auch separatistische Bewegungen. Auf jeden Fall. Die ökonomischen Unterschiede sind so gigantisch in dem Land und das ist schon jetzt schwer zusammenzuhalten. Und es geht möglicherweise nur mit der eisernen Hand. Gut, das heißt, ich hoffe nicht, aber gut, jetzt zu Katalonien selbst. Zum Casus, den wir, der eigentlich das initiiert hat, was jetzt europaweit diskutiert wird. Was ist mit dem Nationalstaat? Was ist die Zukunft Europas, der Welt? Hat das mit Bestrebungen des Isolationismus zu tun? Was bezwecken diejenigen, die eine Abspaltung von Spanien tatsächlich erreichen wollen? Ist es der Gedanke tatsächlich, eine immer enger umfassbare und wahrnehmbare Heimat zu finden? Ist es nur das Geld? Johannes, wie siehst du jetzt speziell den Fall Katalonien und das Verhältnis zur Zentralregierung in Spanien? Was ist deine Wahrnehmung dieser Abspaltungstendenz speziell von Katalonien? Also Gustavo, du bist vielleicht noch mehr Experte als ich, aber ich habe gelesen, da kannst du mich ja korrigieren, dass die spanische Verfassung vorsieht, dass die Länder, die jetzt zu Spanien gehören, die Regionen, dass sie für immer zusammenbleiben sollen. Und das sehe ich als ein großes Demokratiedefizit. Also in der deutschen Verfassung steht nicht drin, dass für immer alle Bundesländer dabei bleiben müssen. Es ist theoretisch denkbar. Und heute sagt halt, und die spanische Regierung nimmt das halt nicht nur als poetische, romantische Floskel hin, sondern sie sagt, tut uns leid, ihr dürft keine Abstimmung machen in Katalonien, ihr verstößt gegen die Verfassung. Und dann sagen die deutschen Medien, ja, die Katalanen, die machen das ja völlig falsch, statt zu reden, verstößen sie gegen echtes geltendes Recht, statt sich an das Recht zu halten. Aber für die Katalanen bedeutet, sich an das Recht halten, bedeutet für immer zu Spanien zu gehören. Und darum sehe ich da ein riesiges Demokratiedefizit und kann verstehen, dass die Katalanen jetzt mit dieser Hauruck-Methode eine Abstimmung durchgeführt haben, weil ich da jetzt gerade keinen großen Weg sehe. Okay, die Katalanen haben auch schon relativ viel erreicht durch Reden oder sie sind ja nicht komplett unterdrückt, sie dürfen ihre Sprache benutzen. Ja, also das sehe ich gerade. Ich finde dieses Gespräch, also ich stecke nicht wirklich drin. Also ich bin ja nicht Spanier und ich spreche nicht Spanisch, ich spreche ein bisschen Italienisch. Aber für mich sieht es so aus, als hätte der Präsident von oder der Vorsitzende der katalanischen Region jedenfalls, der hat eine Chance vertan. Denn jetzt hatten wir gerade die gesamte den Medienfokus auf Katalonien. Das heißt, wir hätten eine friedliche Unabhängigkeitserklärung wahrscheinlich erreichen können, weil die Medien alle vor Ort sind. Wir haben heute zum Beispiel gesehen, dass die spanische Polizei einen Server übernommen hat, wo die Unabhängigkeitsbewegung sich organisiert hat auf WhatsApp. Also jetzt haben sie quasi die Aufmerksamkeit der Welt ist jetzt weg und das friedliche und ordentliche Ablauf einer Unabhängigkeitserklärung ist jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr möglich, selbst wenn sie jetzt nochmal mit der Madrider Regierung reden. Und ja, also das ist mein Standpunkt. Also du siehst auf jeden Fall ein sozusagen ein Defizit an Partizipation und sozusagen, also du siehst es so, dass die Verfassung vielleicht reformiert werden müsste. Das heißt also, dass tatsächlich ein Recht auf Abspaltung stärker berücksichtigen sollte. Das heißt also, dass man keine Entität, wie zum Beispiel ein Nationalstaat ad eternum einrichten kann. Das ist absolut, als ein Absurdum, also dass der Staat sich selbst als Absurdum führt, denn er sagt, wir sind ein ewiges Gebilde. Das kann ich nachvollziehen. Das heißt also, du würdest sagen, dass Katalonien, ausgehend von der Situation, so wie du sie wahrnimmst, deiner Auffassung nach schon einen Anspruch hätte, der Loslösung von Spanien, also einen Anspruch auf eine Unabhängigkeit, würdest du jetzt sagen? Ja, und mein Demokratieverständnis, / gesunder Menschenverstand, sagt mir halt, dass es sehr komisch ist, dass alle Bürger in Spanien abstimmen müssen, ob sie Katalonien gehen lassen wollen. Ich finde, es ist legitim, dass die Katalanen vielleicht nicht nur an die eigene Tradition und Kultur denken und dass sie selbst alles bestimmen wollen, sondern dass sie auch ans Geld denken. Das ist Teil des menschlichen Lebens. Man darf auch ans eigene Geld denken. Ich bin da ja Fan von Ayn Rand, die auch solche Thesen vertritt. Okay, und Wetzold, was ist deine Haltung zum innerspanischen Konflikt? Wie siehst du die Situation? Wie schätzt du das ein? Du hast ja sicherlich dann auch mitbekommen, dass Puigdemont, der Regionalpräsident, auch seine Rede hielt in Barcelona vor dem katalanischen Parlament. Wie schätzt du die Situation ein? Ja, also zunächst einmal sozusagen vom abstrakten oder philosophischen Standpunkt aus würde ich Johannes recht geben. Ich halte es auch nicht für vereinbar, wenn man auf der einen Seite sagt, in der Demokratie ist ja souverän das Volk, dann auf der anderen Seite eine bestimmte Zugehörigkeit in einem Staatsgebilde gewissermaßen für die Ewigkeit festschreibt. Und das ist natürlich auch Unsinn. Also das Recht kann niemals über dem stehen, was letztlich von den Menschen durch Zustimmung geschaffen wird. Ja, und wenn irgendwo eine Klausel steht für in alle Ewigkeit, dann ist sie an der Stelle einfach anmaßend. Und wer weiß schon, wie die Verhältnisse in 500 Jahren sind. Ne? So gesehen gibt es meines Erachtens prinzipiell das Recht auf Separatismus, muss es auch geben, weil das für mich auch eine ganz wichtige Rückversicherung gegen Despotien ist. Ja, also wenn so die Frage ist, was hat man für ein Staatsverständnis? Ist der Staat letztlich etwas, was von den Menschen durch Zustimmung zustande kommt? Oder wird er sozusagen wie eine Glasglocke über die Menschen gestülpt? Und da bin ich doch bei Ersterem. Und deswegen würde ich also prinzipiell den Katalanen ein Recht auf Separatismus natürlich zubilligen. Eine Sache, die man aber doch berücksichtigen muss, ist erstens, nach dem, was ich weiß, ist die Mehrheit relativ wackelig für diese Unabhängigkeit. Und dann gibt es, muss man fragen, ob es sowas wie geopolitische Einflussnahmen gibt. Also ich habe ja von der US-amerikanischen Außenpolitik kam eine Äußerung, die man so lesen konnte, dass also man hier relativ schnell bereit wäre, auch ein unabhängiges Katalanien anzuerkennen. Da stellt sich die Frage, gibt es sowas wie Einflussnahme vielleicht von den USA, die auf die Weise die EU schwächen wollen? Da sollte man zumindest fragen. Ja, ich sage nicht, dass das auf jeden Fall so gegeben ist. Und wenn man das zusammen dann mit so einer ganz hauchdünnen Mehrheit nimmt, muss man halt schauen, wie das dann letztendlich politisch zu bewerten ist. Aber wie gesagt, so gesehen ist jetzt bei Katalanien das Bild für mich nicht völlig eindeutig. Aus prinzipiellen Gründen würde ich aber auf jeden Fall sagen, das Recht auf Separatismus besteht. Du hast etwas sehr Interessantes angesprochen in Bezug auf die geopolitische Situation. Und das State Department, diese Erklärung, die tatsächlich auch ein zweischneidiges Schwert war. Ja, das heißt also eine innere Angelegenheit Spaniens, aber dass man dann auch offen ließ, ob tatsächlich dann auch eine Anerkennung eines souveränen katalanischen Staats tatsächlich abgelehnt werden würde durch die US-amerikanische Regierung. Das ist nämlich nicht erklärt worden. Und das ist das, worauf tatsächlich auch die Separatisten sehr stark gebaut haben. Das heißt also, ich weiß nicht, tatsächlich, du denkst vielleicht auch, dass die Vereinigten Staaten den katalanischen Konflikt tatsächlich dazu nutzen könnten, die Europäische Union zu destabilisieren. Also man sollte es zumindest nicht von vornherein ausschließen. Das muss man als geopolitisch denkender Menschen immer auch in Betracht ziehen, dass sowas sein kann. Man muss sich immer ständig was unterstellen, aber man kann diese Frage stellen. Ja, selbstverständlich. In der Erklärung, das ist ja das Problem, hat ja in Madrid bei der Zentralregierung genauso hohe Wellen geschlagen wie in Barcelona bei der Regionalregierung. Und beide, sowohl die Zentralregierung als Katalonien, genauso wie nahezu die gesamte spanische Öffentlichkeit in allen Regionen Spaniens, haben das auch so aufgefasst. Das heißt also, die USA halten sich alle Optionen offen. Auch eine mögliche Abspaltung Kataloniens und eine mögliche Anerkennung einer katalanischen Republik. Jetzt ist es so, Leonid, wie siehst du das? Wie hast du den Konflikt wahrgenommen? Welche Haltung hast du gegenüber der Zentralregierung, das Agieren der Zentralregierung und in Bezug auf das Agieren der Regionalregierung in Barcelona? Und wie schätzt du diese Rede ein? Von Puigdemont, also den Regionalpräsident von Katalonien, gestern vom katalanischen Parlament. Wie schätzt du die Situation ein? Ich war, so, ich glaube, wie alle wurde ich von den von den Videos und Fotos aus Barcelona am Tag des Referendums ziemlich überrascht. Ja, sowas konnte ich mir in Europa nicht vorstellen. Sowas habe ich sogar in Russland nie gesehen. Die Aggression der Polizei, und es war wirklich so, ich weiß nicht, ob es vielleicht so ein Medieneffekt war, vielleicht wurde es krasser wahrgenommen oder gezeigt, als es tatsächlich vor Ort war, aber das war schon ein Schock für mich, was die jetzige Situation angeht, finde ich, finde ich die Schritte vom der katalanischen Regierung ziemlich klug. Ich glaube, sie haben so eine goldene Mitte gefunden, indem sie die Unabhängigkeit doch erklärt haben, aber sozusagen noch nicht, aber mit der Durchführung, aber die Durchführung aussetzen lassen. Und das ist im Prinzip ein Status quo. Das ist jetzt die Frage, wie lange dieses Status quo noch dauern wird, weil ich glaube, niemand will sozusagen tatsächlich so eine Konfrontation, Gewalt und im Endeffekt Bürgerkrieg. Jetzt ist die Frage, wie lange diese taktische Situation oder diese so eine friedliche Situation dauern wird. Das weiß ich leider nicht. Aber ich vom Gefühl irgendwie, ist klar, es ist ein bisschen so nicht so wissenschaftlich, finde ich, dass es irgendwie nicht gut gehen wird. Ich glaube, das wird eskalieren. Weil ich sehe im Prinzip keine Bereitschaft von der Seite Madrids wirklich auf Kompromisse einzugehen. Und ja, so. Und wie siehst du jetzt die Situation, die aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Europäische Union? Glaubst du, dass eine Abspaltung Kataloniens, jetzt hypothetisch gesprochen, wenn sich eine solche Unabhängigkeit ergibt, tatsächlich die Europäische Union insgesamt eher schwächt oder vielleicht sogar eher stärkt? Also die Akzeptanz der Europäischen Union. Naja, es kommt auf die EU an, wie sich die EU benehmen wird. Momentan benimmt es sich so, dass es auf jeden Fall schwächen wird, dass die Situation die EU schwächen wird, weil die EU hat sich distanziert. Sie wollen am Konflikt, an der Lösung des Konflikts gar nicht teilnehmen. Natürlich entsteht dann die Frage, okay, aber wofür gibt es dann die EU? Okay, wenn Sie sagen, das ist das innere Problem von Spanien, gut, vielleicht gibt es auch Sachen, die auch innere Probleme, innere Angelegenheit der Länder sind. Und wenn dann wenn Katalonien sich abspalten würde und die EU das irgendwie nicht akzeptieren wird, oder und auf der Seite von Madrid bleiben wird, dann wird es, glaube ich, zeigen, dass die EU nicht zugunsten den Leuten agiert, sondern zugunsten den Politikern oder dem Status quo. Also ich muss sagen, an der Stelle finde ich die Haltung der EU ziemlich feige. Auf der einen Seite wird immer von dem großen Friedensprojekt geredet, was die Europäische Union darstellt. Wenn man das aber wirklich konsequent meint, muss man auch verstehen, dass derartige Konflikte, wie sie jetzt dort in Katalonien sind, die sozusagen klassischerweise ein Fall für einen Bürgerkrieg sind, dass die ohne Krieg gelöst werden. Und das heißt eben durch Verhandlungen. Ja? Und das heißt natürlich, dass auch prinzipiell die Möglichkeit einer Separation auf dem Tisch ist, ja. Und wenn es möglich ist, Grenzen durch Verhandlungen zu verändern, hat man doch einen ganz wesentlichen Kriegsgrund aus der Welt geschaffen, in meinen Augen, ja. Das heißt, wenn die Europäische Union dieses Gerede vom Friedensprojekt ernst nehmen würde, müsste sie anders operieren, als sie das derzeit tut. Sie operiert meines Erachtens nach folgender Prämisse: Wir wollen uns mit Spanien nicht verscherzen. Spanien ist größer als Katalonien. Wenn es zur Separation kommt, dann wird sich auch Katalonien mit uns gut stellen, allein aus Egoismus. Aber wir wollen Spanien nicht vor den Kopf stoßen. Deswegen erklären wir das zur innerpolitischen Angelegenheit. Und hat man sozusagen sich so elegant aus der Affäre gezogen. Aber ich halte es für feige. Ist das auch also, Ich will sagen, wenn sich die EU, wenn sich Katalonien doch abspalten würde und die EU das akzeptieren würde und erlauben würde, Katalonien der EU zu bleiben, könnte wirklich das eine Chance für die EU sein, sodass sie sich neu definieren könnte, wirklich als Gemeinschaft der Regionen. Und das könnte eigentlich eine neue Chance sein für die EU und dadurch könnte die stärker werden. Aber darauf habe ich keine Hoffnung. Ich glaube, die sind zu stur. Und Johannes, ich denke, dass der letzte Satz von Leonid geht ein bisschen so auch in deine Richtung. Das heißt, du bist wahrscheinlich, oder ich frage vorsichtig, du bist der Ansicht wahrscheinlich, dass eine Akzeptanz Kataloniens als souveräne Nation und Wiederaufnahme in die Europäische Union dieser neuen souveränen Nation, denkst du, dass das das Ansehen der Europäischen Union eher nutzt oder der Europäischen Union schaden würde? Solange die EU nicht klar sich bezogen hat, bevor es jetzt zu einer Entscheidung kommt oder nicht, bleibt sie eigentlich relativ neutral und verliert und gewinnt nicht besonders. Dadurch, dass sie jetzt zumindest für mich nicht wirklich merkbar die Übergriffe der Polizei am Tag der Unabhängigkeitswahl kritisiert hat, hat sie ein bisschen Stellung für Spanien genommen. Gleichzeitig hat sie aber auch noch nicht gesagt, wir schließen das aus, dass Katalonien dann noch Teil der EU wäre. Zum Beispiel beim Brexit hat ja die EU ganz klar Stellung genommen, hat gesagt, euch werden wir es schwer machen, ihr werdet nicht genauso weiterhandeln können wie bisher, ihr wisst noch gar nicht, wie das alles laufen wird, macht bloß den Brexit nicht. Und hier verhält sich die EU ganz anders und verhält sich neutral und deswegen, wenn das friedlich klappt, dann gewinnt die EU, und das kann ja auf zwei Arten friedlich klappen, entweder bleibt Katalonien friedlich in Spanien oder es trennt sich friedlich von Spanien, dann gewinnt die EU, und wenn es zu Ausschreitungen kommt, wenn Menschen verletzt werden oder ihr Leben verlieren, dann verliert die EU, weil das im Grunde auch auf die EU zurückfällt, wenn gewalttätige Ausschreitungen in der EU ausbrechen. Und bist du der Ansicht, weil Leonid hat das ein bisschen anklingen lassen, dass die EU eine stärkere Regionalisierung der Mitgliedstaaten voranschreiten sollte, beziehungsweise anstoßen sollte, dass das vielleicht auch ein Entgegenkommen wäre gegenüber Katalonien mit einer größeren Autonomie innerhalb des Nationalverbands und vielleicht auch die Regionen selbst ein größeres Mitspracherecht in Bezug auch auf die Europapolitik gewähren zu lassen? Das heißt, dass Nordrhein-Westfalen oder die Bretagne oder Piemont als Region zum Teil auch in europäischen Prozessen auf judikativer Ebene oder wirtschaftlicher Ebene eine stärkere Mitbestimmung zeitgleich zum Nationalstaat erhalten. Und zwar auf allen Ebenen, nicht nur regional, auch national, genauso wie auf europäischer Ebene. Ja, also ich glaube, dass das Herz der Politiker in Brüssel für Katalonien schlägt. Wir sehen das in der Gesetzgebung der EU zum Beispiel, dass zum Beispiel regionale Produkte wie Champagner oder Nürnberger, wie heißen die Dinger, die aus Nürnberg kommen? Rostbratwürstchen. Da sprach der Bayer, oder? Und dafür gibt es halt extra EU-Gesetze, um die Regionen zu schützen. Dann gibt es auch regionale Förderung der EU. Das heißt, zum Beispiel das Ruhrgebiet, wenn das Förderung notwendig hat, dann wendet es sich heute halt nicht nur nach Berlin, sondern auch nach Brüssel. Also es wird Kontakt zu den Regionen gesucht und man möchte Regionen stärken und sieht, ich denke, man möchte halt aber sich nicht öffentlich gegen Madrid stellen, weil das weil man halt nicht weiß, wie der Kampf ausgeht zwischen Katalonien und Spanien, ist ja nicht kein Kampf, aber ob, ja, also man möchte sich damit keinem verscherzen. man spielt da auf Nummer sicher. Aber man könnte, ich denke halt, ich hätte halt gehofft, dass vielleicht Schweden oder Norwegen oder so einen Diplomaten schicken oder die Schweizer eine diplomatische Aussöhnung anbieten. Vielleicht haben sie es angeboten hinter den Kulissen und die Katalanen und Spanier haben es nicht angenommen, dass man sich in Wien oder Genf auf neutralem Territorium trifft. Das ist vielleicht eher was, so dass Brüssel da nicht sozusagen Vermittler ist, weil Brüssel hat ja selbst auch Interessen, die halt aus meiner Sicht eher auf regionale, auf Stärkung der Regionen abzielt. Du hast einen sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich der Prozess einer möglichen Mediation zwischen Madrid und Barcelona. Und Puigdemont selbst, bei seiner Rede vor dem katalanischen Parlament, hat das auch angesprochen. Er hat auch die Vereinten Nationen erwähnt, er hat die Europäische Union erwähnt und zeitgleich, als er tatsächlich sagte, noch sprechen wir die Unabhängigkeit nicht aus, wir leiten erstmal erneut eine Phase des Dialogs ein. Und da erwähnt er zeitgleich solche Instanzen, Europäische Union und Vereinte Nationen. Das heißt also, die Katalanen scheinen auch so, wie du es geschildert hast, also du hättest natürlich es lieber gesehen, wahrscheinlich auch wie viele andere, wenn die Europäische Union proaktiv sich schon direkt eingebracht hätte und nicht tatsächlich dazu aufgefordert werden müsste, so wie es jetzt teilweise auch von den Katalanen geschieht. Denn Puigdemont hat ja faktisch schon eine Mediation gebeten. Das war das Abschluss seiner Rede. Ein User schreibt gerade, dass Katalonien aktiviert die Schweiz als Mediatorin laut Google. Also ist aktuelle Entwicklung. Vielleicht geht es in diese Richtung, wie du gemeint hattest, Johannes. Ja, ich habe hier auch einen Beitrag von einem Zuschauer und die schreibt, die Sicht der Leute ändert sich aber. Die meiste Kritik hat man schon vor 10 Jahren geäußert. Man könnte die Sache ernst nehmen, bevor sie ernst werden, wäre mein Vorschlag. Also schreibt diese Zuschauerin und das sehe ich, das wäre halt auch ein Argument, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob das zu viel erwartet ist von Brüssel, dass sie halt schon vor 10 Jahren merken, da bahnt sich was an und dass man dann da mit den Verhandlungen einfach schon mal beginnt, so dass es nicht zu Ausschreitungen kommt, wie wir sie vor einer Woche gesehen haben. Ich wollte vielleicht dann auch noch eine weitere Frage vom Viewer Martin mit 3D einbringen und wollte ich auch noch die Frage weitergeben. Glaubt ihr, dass man durch die Vernetzung mehr Konflikte schafft, also jetzt nicht direkt auf Katalonien bezogen die Frage, sondern wahrscheinlich allgemein, glaubt ihr, dass man durch die Vernetzung mehr Konflikte schafft, da man immer viele andere schuldig machen kann, in Klammern Wirtschaft? Denkt ihr tatsächlich, dass im Rahmen dieser Vernetzung, gut, machen wir hier noch einen Schwenker zu Katalonien, dass die Vernetzungsmöglichkeiten mehr Konflikte schaffen, auch im Rahmen des Katalonien-Konflikts oder allgemein in Bezug auf die Politisierung der Gesellschaft, als dass da sicher Nutzen da ist? Ich würde sagen, prinzipiell ja, also was auf jeden Fall die Vernetzung, also darunter verstehe ich jetzt sozusagen die digitale Vernetzung. Ne? Ich glaube schon, dass es heute Konflikte gibt, die sozusagen durch die Vernetzung auch befördert werden, wo sich eigentlich auch die Experten einig sind, ist, dass die Flüchtlings- oder die verstärkte Flüchtlingsbewegung zum Beispiel aus Afrika nach Norden ganz entscheidend auch mit dem Internet zusammenhängt und mit den Kommunikationsmöglichkeiten und dadurch, dass sozusagen man in afrikanischen Ländern heute viel besser weiß, wie gut es sich zum Teil in Europa leben lässt. Ob das dann die Wirklichkeit ist, sei dahingestellt, aber eben die stärkere Präsenz von Medien oder zum Beispiel auch von Fernsehserien etc. Führt dazu, dass man sich eben vorstellt, wie gut man in Europa leben kann, was natürlich durch die Kommunikationsmöglichkeiten erst ermöglicht wird. Ja. Das Zweite ist, dass natürlich auch so eine Bewegung wie eine katalanische Unabhängigkeitsbewegung, wenn sie sich eben geschickt als Grassroot-Bewegung organisiert, über Facebook etc., über Twitter, dann können hier natürlich auch Potenziale geschürt werden, die früher wesentlich schwerer oder vielleicht auch wesentlich langsamer zu heben waren. Ja? Also ich glaube schon, dass Konflikte schneller hochkochen können. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Gefahr auch groß, dass wenn es zu einer schnellen Organisation kommt über das Netz, dass es dann auch einfach nur ein Strohfeuer bleibt. Ne? Also dass es praktisch dann es mal schnell so eine Spitze gibt, die dann aber auch schnell wieder weg ist. Aber unterm Strich kann man feststellen, was die Konflikte in der Welt anbelangt, wird es durch die Vernetzung nicht einfacher. Also ich teile deine Auffassung. Ich denke, dass tatsächlich ohne die digitale Vernetzung das Referendum vielleicht nicht hätte stattfinden können. Das war alles sehr spontan organisiert, vor allem von jungen Menschen, die dann auch die Wahllokale installiert haben, sich zusammen vernetzt haben, um die Wahlzettel zu drucken und dann vor der Polizei verdeckt tatsächlich zu den Wahllokalen zu bringen, sich vernetzen, um die Urnen zu verstecken. Also die gesamte strukturelle Durchführung des Referendums wäre, denke ich, ohne diese digitale Vernetzung überhaupt nicht möglich gewesen. Und ich denke, dass diese Vernetzung tatsächlich dann auch so den Erfolg geführt hat und dann auch die physische Repressionsmöglichkeiten des spanischen Staats sehr effizient entgegengewirkt hat. Oder Ich will kurz nachtragen. Unser Zuschauer schreibt, dass er eigentlich die wirtschaftliche Vernetzung meinte, weil die schlechte Wirtschaft der einen immer negative bei anderen empfunden wird. Okay, gut. Das heißt also, die wirtschaftliche Vernetzung. Glaubt ihr, dass hier die schlechte Wirtschaftslage und die entsprechende Vernetzung in Bezug auch auf die Wirtschaftsdaten, die ersichtlich sind, dass das Separatismen fördert? Denn wir müssen das ja auch in Bezug bringen, irgendwie auch zum Thema Separatismus in Europa. Das heißt, seht ihr da einen Zusammenhang? Was meinst du, Johannes? Ja, ich habe die Frage ähnlich verstanden, wie sie Martin mit 3D, glaube ich, gestellt hat. Ich verstehe allerdings nicht ganz genau, was er gemeint hat, dass er die schlechte Wirtschaft der einen immer negativ bei der anderen empfunden wird. Also ich denke, dass auf jeden Fall man sich im Rest Spaniens fragt, was haben die in Katalonien eigentlich, was machen die eigentlich anders, dass die so viel Geld haben, die zocken uns doch wahrscheinlich irgendwie ab. Andererseits denke ich halt auch, es gibt Konfliktpotenzial, wenn man zum Beispiel eine gemeinsame Währung hat mit Deutschland, weil man sich auf die Währungspolitik dann einigen muss. Man geht also, das ist ja wie eine Ehe, die man eingeht, wo man sich dann einigen muss, welche Farbe streichen wir das Schlafzimmer. Und da gibt es dann mehr Konfliktpotenzial, sobald man sich mehr vernetzt. Man kann halt sich erstmal freiwillig vernetzen, also indem man Urlaubs macht im anderen Land, indem man das erlaubt. Das war ja im 18., 19. Jahrhundert nicht so einfach, in Italien Urlaub zu machen. Und das führt halt erstmal zu einer emotional-kulturellen Vernetzung. Künstler, die sich untereinander treffen, Studenten. Und momentan haben wir halt die ganzen Wirtschaftsregularien, wir haben die Währungsunion, da muss man sich ständig einigen und das, dann ist halt keiner hundertprozentig zufrieden und das führt zu Konflikten. Also ich glaube schon, wenn Vernetzung heißt, dass sozusagen die Waren- und Geldströme zwischen den unterschiedlichen Regionen ansteigen, wenn mehr Kapital ausgetauscht wird, wenn auch mehr Informationen ausgetauscht werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass das dazu führt, dass sich die Gegensätze stärker werden, weil sozusagen die potenteren Regionen sozusagen Menschen und Kapital stärker anziehen können, als das im Fall von geringerer Vernetzung der Fall wäre. Und das hat dann einen Rückkopplungseffekt dargestellt, dass die ökonomischen Gegensätze größer werden und das wiederum befördert natürlich Separatismus. Also das ist ja auch das, was wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, dass die ökonomischen Gegensätze in Europa eher größer geworden sind als kleiner. Und der gemeinsame Währung eben gerade nicht dazu führt, dass sich gewissermaßen die ökonomischen Verhältnisse in den unterschiedlichen Regionen egalisieren. So, okay, das heißt also, lass uns dann das Thema abrunden. Ich hatte noch mal, meine Frage, Gustavo. Ja. Du hast uns jetzt nach deiner Einschätzung gefragt. Was ist denn deine Einschätzung? Meine Einschätzung ist, dass dass die Abspaltung Kataloniens eigentlich einen Dominoeffekt haben kann direkt auf Spanien. Denn ich denke, wenn Katalonien sich abspaltet, sind die Basken die Nächsten. Und dass andere Regionen sich in Spanien nicht aktiv dafür einsetzen, sich vom Staat abzuspalten, ist rein ökonomisch bedingt. Das heißt also, es gibt andere Regionen, die auch enorme kulturelle und ökonomische und historische Differenzen aufweisen zum Rest des Landes, zum Beispiel Galizien als Beispiel, oder die, aber die einfach ökonomisch selbstwahrscheinlich sich selbst so einschätzen, als seien sie nicht als souveräner Staat ökonomisch überlebensfähig. Baskenland wäre es gegebenenfalls, ähnlich auch wie Katalonien. Und ich denke, dass die Krise, die Wirtschaftskrise Europas schon einen Einfluss gespielt hat. Das heißt also, dass Katalonien sozusagen auch ähnlich wie andere europäische Staaten versucht, einen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und Spanien, der gesamte Staatshaushalt Spaniens ist jetzt immer weiter darauf bedacht, zwei Probleme zu konfrontieren. Das ist nicht nur Katalonien, sondern alle Regionen und das der Zentralstaat auch. Zum einen die Überalterung der Gesellschaft. Das heißt also, wenn man sich jetzt den letzten Staatshaushalt Spaniens anschaut, ist bei Weitem der größte Posten die Rentenzahlungen. Ich glaube, 40% des Staatshaushalts gehen inzwischen für Renten und Senioren aus, weil die Gesellschaft komplett überaltert ist. Das heißt also, man muss irgendwie jetzt Ressourcen schaffen, die es nicht gibt, weil die Jugend auch keine Arbeit hat. Und das ist eine ganz schwierige Situation, die entweder nur über extreme Verschuldung lösbar wäre, was der spanische Staat ab 2009 massiv getan hat, mit einem enormen Haushaltsdefizit. Und was jetzt der Staat jetzt anders zu lösen versucht, indem man Ausgaben kürzt. Und diese Ausgaben gehen zu Lasten auch dessen, was über die Zentralregierung die Regionen erhalten. Und das alimentiert sich gegenseitig. Ich denke, wenn das alles nicht gegeben wäre, wäre die Situation in Katalonien jetzt anders. Spanien, die Zentralregierung, da mache ich auch ganz klar den aktuellen Regierungschef in Madrid einen Vorwurf, nämlich Rajoy mit seinem Partido Popular, der jetzt regiert, hatte bereits schon 2005 hatte Katalonien eine Reform des Autonomiestatus gefordert, unter anderem auch mit der Einrichtung eines katalanischen Finanzamts. Das ist in Deutschland, in den Bundesländern normal, also die Bundesländer organisieren die Finanzämter, sind für dementsprechend für diese Institution zuständig. In Spanien ist es der Zentralstaat. Und dass Katalonien gesagt hätte, wirtschaftlich, wir verwalten uns selbst, nehmen die Einnahmen aus der Region zu 100% ein und beteiligen uns an nationale Kosten, Verteidigung, Außenpolitik, Justiz etc. Und das, denke ich, war der erste Knackpunkt, wo die Konservativen in Spanien sagten, ist mit uns nicht zu machen. Auch mit dem Argument schadenfreundlich, also das mit dem Argument der mangelnden Kompromissbereitschaft ökonomisch, genauso wie mit dem Argument der Solidarität. Es gibt arme Regionen, die müssen wir mitfinanzieren. Und das Zweite war nämlich, dass in der Präambel des Autonomiestatus. Und das sind also, was so kleine Texte ausmachen können, ist unglaublich, noch heutzutage. Das werden wir noch in zur Zeit der Aufklärung. Es ist so, dass in den Beziehungen, in den ersten Artikeln des Autonomiestatus, die Beziehungen zwischen Katalonien als Region und Spanien als Nation erläutert und erklärt werden, wobei Spanien sowohl im ursprünglichen, aus dem Jahre 78 stammenden Autonomiestatus, genauso wenig wie im reformierten, im katalonischen Parlament ratifizierten und 2005 modifizierten, in Katalonien modifizierten, war es so, dass tatsächlich die Spanien nicht mal als Nation begriffen wurde. Das heißt, die Katalanen sprechen von Spanien als ein multinationales Konstrukt. Es wird niemals erwähnt, dass Spanien eine Nation sei. Und das sind zwei Staatsphilosophien und Staatskonzepte, die unvereinbar sind. Und ich denke, dass da eine Kompromissmöglichkeit gegeben wäre, das heißt, dass man sich darauf einigt, was Spanien eigentlich als Nation ist, in welcher Gestalt es künftig existieren soll. Und ich denke, dass es da noch Raum gibt, auf zwei Ebenen den Separatismus in Katalonien entgegenzuwirken. Denn ich bin kein Befürworter der Auflösung der bestehenden Nationalstaaten Europas. Das bin ich nicht. Genauso wenig wie für Spanien. A. Neudefinition des Nationalstaats im staatsphilosophischen Sinne. Was sind wir als Staat? Das sich dann auch auswirkt auf internationaler Ebene. Die Katalanen sollen ruhig ihre eigenständige Finanzbehörde haben. Und die Europäische Union soll stärker die Regionen mit einbinden in Prozessen der Rechtsfindung, also der rechtspolitischen, der institutionellen, auf den institutionellen Ebenen, auch auf europäischer Ebene, zwar nicht auf gleicher Ebene wie den Nationalstaaten, aber von der vergleichbaren Ebene. Denn es kann nicht sein, dass ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen stellt, soweit ich weiß, 18%, ich glaube, das waren die letzten Zahlen, die ich kannte, des deutschen Bruttosozialprodukts. Und Malta hat weniger Einwohner als Bonn und hat mehr zu entscheiden im Rahmen der Institution der Europäischen Union als Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es muss hier alles neu justiert werden, auf europäischer Ebene und auf nationalstaatlicher Ebene. Ich würde aber gern, ja, entschuldige. Da bräuchte man aber erstmal gewissermaßen eine europäisch einheitliche Definition von Regionen, ne? Also wir haben in Deutschland eben die Bundesländer, in Frankreich gibt es ja die Departements, die deutlich kleiner sind, ne? Da fängt schon das Problem an, ne? Also das ist gar nicht so einfach zu gestalten. Und die Staaten sind ja auch ganz unterschiedlich zentralistisch organisiert. Ich weiß gar nicht, ob es ein Äquivalent dazu überhaupt in Italien gibt zum Beispiel, ne? Und das ist die große Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir uns diese Herausforderung als Europäer stellen können und müssen. Und das der einzige Weg ist, um Separatismen und Zerfall der Nationalstaaten entgegenzuwirken. Und auch das Subsidiaritätsprinzip, also die Politik möglichst nah am einzelnen Bürger zu bringen bei uns in Europa, tatsächlich diese Realität zu schaffen. Und wahrscheinlich auch das Ganze, europäischen Einigungsprozess sogar demokratischer zu gestalten. Und ich denke, dass wir das ist so ein Punkt, da können sich alle Europäer einigen, unabhängig davon, in welchem Land sie leben und welche Sprache sie leben. Ich denke, dass das eine weitaus gesündere Entwicklung wäre als die aktuelle Entwicklung der Europäischen Union. Wenn ihr erlaubt, das heißt also, wir sind jetzt auch zeitlich schon bei 1,5 Stunden. Ich würde gerne, wenn ihr erlaubt, dass ich dann auch zu den Schlusswörtern komme. Das heißt also, ich würde gern dann von jedem von euch ungefähr so abschließend wissen, was ihr vielleicht noch mitteilen wollt, beziehungsweise was ihr zum Katalonien-Konflikt und zur Situation in Spanien noch abschließend sagen wollt. Ich gehe dann einfach der Reihe nach durch. Ich fange dann mit Leonid an. Leonid, was wäre deine finale Einschätzung der Situation in Spanien? Oder gibt es noch etwas, was du so abschließend abrunden sagen willst? Ja, ich fand das sehr schön, was du gesagt hast. Eigentlich war es schon schön, ein schöner Abschluss. Das, was du gesagt hast, war ziemlich konstruktiv. Aber ich bin leider Pessimist und ich glaube nicht, dass das, was du gesagt hast, die Politik eigentlich realisieren will oder ob die Politik überhaupt fähig ist, das zu realisieren, vor allem die jetzige Generation der Politiker. Vielleicht die nächste Generation, unsere Generation, aber die jetzige Generation finde ich absolut unfähig, überhaupt irgendwas zu lösen, und die Situation ist schon zu kompliziert. Sie können auch einfache Situationen nicht lösen. Das ist meine pessimistische Meinung. Wirklich pessimistisch, okay. Und Johannes, was würdest du abschließend, wie würdest du die Situation abschließend schildern? Was ist deine Prognose? Also Gustavo, dein Bericht über deine Meinung, wie es in Spanien auch gerade wirtschaftlich aussieht, hat bei mir nochmal eine kleine Meinungsänderung ausgelöst. Ich glaube also, dass wir hier natürlich das abnehmende Vertrauen in die Politiker sehen. Dadurch gibt es Unabhängigkeitsbestrebungen, aber halt, es ist halt auch die schon lange währende wirtschaftliche Probleme der Euro, der vielleicht gar nicht zu der Wirtschaftskultur, der historischen Wirtschaftskultur Spaniens passt, die Überalterung, die wir auch in Deutschland als Problem haben, nur dass wir wirtschaftlich stärker dastehen, das besser verkraften können, vielleicht verkrustete Bürokratie. Also da muss in Spanien und auch in anderen Ländern in Europa einfach mal die Realität konfrontiert werden, eine Schrumpfkur, Diäten für alle quasi wirtschaftlich mal aufräumen, die Möglichkeit gegeben sein, Steuern zu reduzieren, sodass man wieder Unternehmen heranwachsen lassen kann. Und dass jetzt Katalonien deswegen weiter Teil von Spanien bleiben soll, damit die Senioren nicht einsehen müssen, dass ihre Renten eigentlich gar nicht bezahlbar sind, dass da würde man wirtschaftliche Zwänge vor Freiheit stellen. Und ich bin für Freiheit in erster Reihe und Selbstbestimmung und in zweiter Hinsicht erst. Ich bin halt dafür, wenn die Katalanen freiwillig spenden wollen für den Rest von Spanien, für die Renten, dann dürfen die das aber gezwungen werden. Okay, gut. Das heißt also, du bist dann auf jeden Fall, du siehst das Ökonomische als etwas zweitrangig an. Es geht ja hauptsächlich dann auch um die Selbstbestimmungsrechte. Das heißt, das Selbstbestimmungsrecht als Individuum, Selbstbestimmungsrecht als Kollektiv und sogar als Nation. Und wie siehst du das, Wetzel? Wie würdest du abschließend deine Einschätzung äußern? Beziehungsweise was wäre deine Prognose in Bezug auf die Entwicklung in diesen innerspanischen oder katalanisch-spanischen, je nach politischer Sicht der Dinge? Was wäre deine Einschätzung? Ja, also ein Stück weit bin ich auch Pessimist, zumindest mittelfristig. Ich glaube, diese Entwicklung muss man in einer ganz globalen Krise der Moderne und des Westens einbetten. Und da sehen wir so ein bisschen ein Auseinanderlaufen, dass man mit alten Rezepten gewissermaßen weiterwirtschaften will, aber die Früchte sozusagen zunehmend ausbleiben. Konkret heißt das auf die Europäische Union bezogen. Ich glaube nicht, dass man die Kreativität und die Kraft hat, solche Reformen einzuleiten, wie du sie genannt hast, Gustavo, sondern man versucht sozusagen auf dem eingetretenen Pfad der weiteren Integration zu gehen, als wäre das sozusagen nach wie vor die Heilsbotschaft und als bestünde nach wie vor kein Grund zur Korrektur. Das ist ja auch das, was von Macron letztlich irgendwo ein Stück weit gefordert wird, sozusagen ein jetzt erst recht und weiter so, auch gerade in Anbetracht des Brexit. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist. Mein Herz ist ein Stück weit bei den Katalanen und der Bestrebung nach Unabhängigkeit. Sie haben es meines Erachtens auch richtig gemacht. Keine Gewalt angewendet, sondern das Gewaltanwenden dem Feind überlassen oder dem sozusagen jetzt nicht Feind, aber dem Kontrahenten überlassen. Ja, also das war auf jeden Fall ein moralischer Sieg, den sie davon getragen haben. Und das Thema wird auf jeden Fall uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch begleiten. Ich könnte mir vorstellen, dass der Westen von einem ähnlichen Prozess steht, wie es der Ostblock durchgemacht hat nach dem Zerfall der Sowjetunion. Vielleicht sind das die ersten Anzeichen, Brexit, Katalonien etc. Was dann irgendwann mal auf einem möglicherweise dann zu erwartenden Trümmerhaufen entsteht, dann könnten ganz neue Konzepte notwendig sein, dass man vielleicht regionalere Unionen hat, nicht so groß wie die Europäische Union. Wir sehen ja, dass es nicht so ganz einfach ist, dass man etwas jenseits von immer noch mehr Integration oder zurück zum Nationalstaat irgendwo definiert. Was man auf jeden Fall, glaube ich, nicht außen vor lassen darf, ist der kulturelle und der geistige Aspekt des Ganzen. Ich glaube, das ist bei der Europäischen Union zu kurz gekommen. Man hat zwar immer geredet von dem europäischen Geist, aber im Grunde genommen hat man doch am Ende des Tages viel zu sehr nur auf rein ökonomische Argumente gesetzt. Okay, super. Danke, Wetzold. Ich möchte auf jeden Fall abschließend meinerseits sagen, es hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Immer wieder gern. Also Wetzold und Janis, herzlich willkommen, wann ihr immer ihr wollt. Ich hoffe, dass es auch den Viewern Spaß gemacht hat. Ich möchte mich dann auch hier bei allen bedanken, bei den Viewern, sowohl als auch bei euch. Es ist ein hochbrisantes Thema. Es ist ein Thema, das uns sicherlich dann auch, das von vielen vielleicht auch unterschätzt wird, weil es sehr, sehr viele Konsequenzen haben kann in Bezug auch auf die Entwicklung, wirtschaftliche, politische und kulturelle Entwicklung Europas, was sich momentan in Katalonien abspielt. Und gut, also Grundstimmung ist, ich bin nicht ganz pessimistisch. Ich denke, es ist noch ein Dialog möglich. Während so der Grundtenor, soweit ich das nennen kann, ein bisschen bei euch ein bisschen pessimistischer ist. Aber letztlich gut, also dennoch denke ich, haben wir alle Themen auch vor allem auf einer Metaebene gut absprechen können, weil mir es auch vor allem darum ging, wie wirkt sich das nicht unbedingt auf Katalonien selbst aus, sondern auf uns alle, auf Europa. Und ich denke, das haben wir ganz gut behandeln können. Ich, wie gesagt, nochmals danke und immer wieder gern. Schaut auch mal auf den YouTube-Kanal von Johannes und mir vorbei, also Philosophie Workout und meine Wiki-Welt, das sind unsere beiden Kanäle. Immer auch ganz interessante Themen. Ich denke, so große thematische Überschneidungen auch zu dem, was die Smalltalkers eben machen. Ja, danke für Aufmerksamkeit. Die Links zu den Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung und auch in den Endcards. Und bis zum nächsten Mal. Haben wir noch was zu sagen? Nee, glaube ich. Ja, ich bin durch. Ja. Schönen Abend. Okay, danke. Schönen Abend. Jo. Ja. Ciao, tschüss. Ciao. Danke, ciao an alle. Tschüss.